Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, wir leben alle in einer Welt, auf der die letzten Verteilungskämpfe um Ressourcen, Verwertungsmöglichkeiten und Wachstum gerade mit aller Härte ausgefochten werden. Faschistinnen und Faschisten aller Couleur bieten sich in Ländern wie Italien oder Ungarn oder auch den USA oder Russland gerade an, irgendwie vermeintlich einfache Lösungen und Egoismus durchzubringen. Das geht auf Kosten vieler Menschen in der Welt. Ich habe vor kurzem gehört, dass die Streichung der US-Aid-Entwicklungshilfemaßnahmen in Afrika 200.000 Menschen das Leben kosten könnte. Was dieser Herr Trump an einem Tag manchmal für Menschenleben gefährdet, das ist unglaublich. Aber es ist nicht alles finster. Wir erinnern uns, vor gerade mal knapp 2 Wochen wurde ein Nazi-Aufmarsch in Berlin von 4.000 entschlossenen Berlinerinnen und Berlinern gestoppt. Das ist ein Lichtblick. Und auch die Repression, die ja so stark staatlicherseits gegen Antifas, also Menschen, die sich gegen diesen Nazi-Terror direkt zur Wehr setzen, wirkt, die schafft keine Vereinzelung, sondern auch hier gibt es starke Solidarität und das soll heute der Schwerpunkt in dieser Sendung sein. Wir waren am 18. März, das ist der Tag der politischen Gefangenen, auf einer Demonstration in Moabit, wo es durch den Stadtteil und dann auch zur JVA Moabit ging, wo derzeit Mehmet und Nanook und verschiedene andere sitzen, denen der Staat ihre antifaschistische Haltung als Vorwurf macht und Vorwürfe gegen sie konstruiert, die sie in diesen Mauern festhalten. Und es gab eine Demonstration mit sehr vielen Redebeiträgen und Parolen und das soll heute hier in der Sendung den Schwerpunkt bilden. Das werdet ihr heute hören, bevor es losgeht, aber noch zur Einstimmung ein wenig Musik. Bis gleich. Der 18. März ist der Tag der politischen Gefangenen. Historisch begründet aus dem 18. März, in dem ein großes Massaker an der Pariser Kommune verübt wurde. Nicht allerdings von dem französischen Adel oder denen, die gerade gestürzt worden waren, nein, sondern von der damals gerade siegreichen preußisch-deutschen Armee, die, nachdem sie sich sozusagen als Deutschland geeinigt hatte in dem Krieg gegen Frankreich, dann nichts Besseres zu tun hatte, als nach Paris zu marschieren und dort die Aufständischen an die Wand zu stellen. Sie haben ein großes Massaker veranstaltet und die Arbeiterinnenbewegung der Welt hat damals den 18. März zum Tag der politischen Gefangenen ausgerufen. Und zumindest hier in Deutschland wird er seit vielen, vielen Jahren auch mit Aktivitäten zur Unterstützung von politischen Gefangenen begangen. So auch in diesem Jahr. Es gab eine Demonstration in Moabit. Ich würde schätzen, gut 200 bis 300 Leute waren erschienen, um ihre Solidarität mit Nanook, Mehmet und anderen verfolgten Antifaschistinnen und Antifaschisten auszudrücken, die gerade im Knast festgehalten werden. Worum es sich da im Einzelnen handelt, das können die Leute ganz gut selber erzählen. Wir hören im Folgenden verschiedene Eindrücke von dieser Demonstration. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Zusammengekommen sind, um unsere Wut und unseren Zorn auf die Straßen zu tragen. Darüber, dass unsere Freundin, Gefährtin und Genossin bespitzelt, verschleppt und eingeknastet werden. Wir stehen hier gegen ihre Repression, das heißt gegen die Angst und gegen die Lähmung, die sie in uns schüren wollen. Wir stehen hier als AntifaschistInnen zusammen, weil wir wissen, dass sich der Faschismus nicht durch den Staat aufhalten lässt. Ganz im Gegenteil, er keimt in seinem Inneren. Der Rechtsruck zieht sich durch alle Lebensbereiche, durch alle Klassen und Institutionen. So ist es nicht verwunderlich, dass wir eine Welle der Verteufelung und Verfolgung von linken AktivistInnen und AntifaschistInnen erleben müssen, wie wir es seit Jahrzehnten nicht zusehen mussten. Wir stehen hier zusammen, weil wir unsere Liebe und Freiheit teilen und die Überzeugung, dass der Faschismus konsequent bekämpft werden muss. Die Zeiten werden rauer. Neonazis und neue Faschisten bekommen auf den Straßen und in den Parlamenten immer größere Zustimmung. Während über 500 Milliarden für Waffen und Aufrüstung ausgegeben werden sollen und während immer mehr Geld in den Ausbau von Bullen und Repression gesteckt werden, wird an den Menschen gespart. Es verwundert uns nicht, und doch sehen wir gerade heute deutlicher denn je, wie hässlich die Fratze des Kapitalismus um sich greift. Uns eint der Mut, gegen die Unterdrückung und die Herrschaft der wenigen vorzugehen. Uns eint unsere Solidarität in unseren Kämpfen. Denn wir wissen, im Kampf gegen Nazis können und wollen wir uns nicht auf den Staat verlassen. Der kapitalistische Staat greift nicht nur uns, sondern auch unsere Ideale an. Die repressiven Maßnahmen gegen uns nehmen weiter zu. Menschen sitzen wegen Gesinnungsparagraphen im Knast. Konsequenter Antifaschismus wird immer stärker kriminalisiert. Dabei ist Antifaschismus heute wichtiger denn je. In Zeiten, in denen Neonazis immer offensiver Menschen auf der Straße angreifen oder im Parlament mörderische Abschiebepläne durchgewunken werden. Wir wollen heute deutlich machen, dass wir Seite an Seite mit allen stehen, die sich konsequent gegen Neonazis zur Wehr setzen. Seit Jahren werden unsere GefährtInnen öffentlich an den Pranger gestellt. Der Grund? Sie sollen ein paar Nazis und Faschisten angegriffen haben. Unsere FreundInnen werden beschuldigt, lupenreine Nazis angegriffen zu haben, die jährlich in SS-Uniform durch Budapest marschieren. Sie werden beschuldigt, Neonazi-Kader, faschistische Schläger und angehende Rechtsterroristen das Handwerk gelegt zu haben. Wir sehen darin gar kein Problem. Denn wenn Neonazis Menschen durch die Straßen jagen, Morddrohungen versenden oder den sogenannten Rassenkrieg propagieren, müssen sie konsequent gestoppt werden. Aus diesem Grund ziehen wir heute am Tag der politischen Gefangenen vor den Knast. Wir wollen unsere Solidarität mit allen Gefangenen aussprechen. Wir wollen klar zeigen, dass wir unsere Freundinnen und Gefährtinnen, die im Knast sitzen, nicht alleine lassen werden. Um zum Schluss unsere Freundinnen, die sich bei den Bullen gestellt haben, zu zitieren. Wir stehen heute hier für die Freiheit und das Leben, für eine Welt ohne Faschismus und Unterdrückung. Wenn man uns dafür die Freiheit nehmen will, so soll man es tun. Die Geschichte wird uns freisprechen. Freiheit für Nanook! Freiheit für Mehmet! Freiheit für Maya! Freiheit für Hannah! Freiheit für Said! Freiheit für Nele! Freiheit für Luca! Freiheit für Paul! Freiheit für Paula! Freiheit für Antifaschisti! Siamo tutti antifaschisti! Siamo tutti antifaschisti! Sitz der Berliner Antifaschist Nanook, den in Berlin auch viele als KW-Thomas kennen, im Moabit hinter Gittern. Thomas wird von Bundesgerichtshof BGH die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung in den Jahren 2018 bis 2020 vorgeworfen. Er ist damit Mitangeklagter des Antifa-Ost-Komplexes, eines der größten Repressionsverfahren gegen AntifaschistInnen der letzten Jahrzehnte. Was die Staatsmacht hier als kriminell deklariert, sind mehrere organisierte Angriffe auf militante FaschistInnen in Ostdeutschland, vor allem in Thüringen und Sachsen. Thomas wird in dem Zusammenhang ein Angriff auf die Faschokneipe Bullseye in Eisenach im Jahr 2019 vorgeworfen. Zudem wird gegen ihn ermittelt, weil er in der Silvesternacht 2018-2019 in Leipzig die Burschenschaft und die Außenstelle des BGH angegriffen haben soll. Politische Gefangene sind nicht weit weg. Hier in Berlin sitzt Nanook ein Antifaschist geprägt durch den Neonazi-Terror der 90er und 2000er Jahre. Einer, der sich entschieden hat, nicht mehr wegzusehen, sondern zu handeln. Wir wollen ihn heute besuchen. Dafür wollen wir uns die Straßen nehmen, zum Knast in Moabit ziehen und laut und deutlich machen: Wir sind scheiße wütend, wir sind traurig und wir lassen euch nicht alleine. Am 21.11.2024 haben deutsche Behörden 4 kurdische Aktivisten an einem Tag festgenommen. Den Betroffenen wird eine Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, vorgeworfen, weshalb die Behörden nach § 129 A und B gegen sie ermitteln. Mehmet Karaca wurde in Berlin festgenommen. Er sitzt seit November in der JVA Moabit in Untersuchungshaft. Ihm wirft die Bundesanwaltschaft vor, als hauptamtlicher Kader der PKK zwischen Oktober 2014 und Ende 2015 den sogenannten Sektor Süd 2, das Gebiet Stuttgart und das Gebiet Köln geleitet zu haben. Seit Juni 2024 soll er die Region Berlin, Hamburg und Niedersachsen geleitet haben. Auffällig ist dabei, dass zwischen den beiden zur Last gelegten Zeiträumen 9 Jahre liegen, in denen ihm gar nichts vorgeworfen werden. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft soll er typische Leitungsaufgaben wahrgenommen haben, Veranstaltungen und Versammlungen geplant haben, Spenden gesammelt haben und Berichte erstattet haben. Ganz schön kriminell. Individuelle Straftaten, die bereits an sich, also ohne einen Bezug zur PKK, strafbar wären, werden ihm nicht vorgeworfen. Die bundesdeutsche Justiz setzt hier in ihrem Kurs der Repression gegen die kurdische Bewegung fort. Nachdem Olaf Scholz im Oktober 2024 zu Besuch bei Erdogan war und dort umfangreiche Waffenlieferungen bewilligte, werden alle vorherigen Verstimmungen zwischen den Regierungen zugunsten der Waffenbrüderschaft unter dem Teppich gekehrt. Die kurdische Freiheitsbewegung leistete den größten Beitrag bei der Niederschlagung des IS. Durch den Westen gestützte Regime-Changes mit Islamisten, wie derzeit in Syrien, bedeuten für die Zivilbevölkerung Terror und Unterdrückung. Für uns ist deshalb glasklar, die PKK darf nicht kriminalisiert werden. Keine Waffenlieferungen an die Türkei. Hoch die internationale Solidarität. Freiheit für Mehmet! Jeden Tag und überall immer wieder Zeichen setzen gegen rechts. Auf jeden Fall. Nationalstolz. Schopenhauer schrieb, wie es ist. Herkunft ist gar keine Leistung, darauf stolz zu sein ist Mist. Keinen Bock auf Patriotismus, scheiß auf Fahnenwedelei, scheiß auf Farben oder Hymnen oder auf Deutschtümelei. Keinen Platz für Rechtsextreme und für braune Theorie. Keinen Raum für Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit geht nie. Darum ganz klar gegen Nazis im alltäglichen Geschwätz. Auf der Straße, in der S-Bahn, in der Kneipe und im Netz. Ich bin ganz klar gegen Nazis und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Niemals! Überall und zweifelsfrei. Keinen Bock auf dumme Witze, denn hier ist der Spaß vorbei. Und ganz klar gegen Chauvinismus, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen brolligen Sexismus und Voreingenommenheit. Ganz klar gegen schwulen Hass und gegen Homophobie. Jeder Mensch liebt, wen er lieben will, egal ob ihn und sie. Und gegen Scheißgleichmacherei von Antifa und Rechtsextrem. Wer den Unterschied nicht schnallt, hat ein Intelligenzproblem. Ich bin ganz klar gegen Nazis und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Wir sind ganz klar gegen Nazis, ganz klar gegen Nazis. Und wir beziehen Position, wir beziehen Position. Wir sagen weg mit brauner Scheiße, weg mit brauner Scheiße. Ganz ohne jede Diskussion, ohne jede Diskussion. Ich bin ganz klar gegen Nazis und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße, ganz ohne jede Diskussion. Ganz klar gegen Nazis. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Das groß angelegte Antifa-Ost-Verfahren ist ja eben hier schon Thema gewesen. Ein weiteres groteskes Kriminalisierungsverlangen äußern Strafbehörden in Ungarn und auch die deutsche Anwaltschaften und Polizei sind da äußerst behilflich bei. Das ist das sogenannte Budapest-Komplex-Verfahren. Auch von dort gibt es schlimme Dinge zu berichten. Es gibt viele Gefangene inzwischen. Es gibt Leute, die untergetaucht waren, zum Teil sich jetzt gestellt haben mit der Forderung, nicht ausgeliefert zu werden in diesen Unrechtsstaat Ungarn. Was auch immer da passieren wird, wir wissen es nicht. Aber was wir ganz sicher wissen, dass die Leute nicht alleine sind und dass es viele gibt, die an ihrer Seite stehen. Ihr hört jetzt im Folgenden einen Beitrag vom Budapest-Soli-Komitee. Und Veranstaltungen organisiert. Auch wir wollen uns gerne mit einem Redebeitrag melden. Das Budapest Antifaschist Solidarity Committee hat sich im Sommer 2023 gegründet, um die im Budapest-Komplex beschuldigten Antifaschistinnen solidarisch zu unterstützen. Seitdem ist viel passiert. Wir wollen den Tag zum Anlass nehmen, die Geschehnisse aus unserer Perspektive, insbesondere im Hinblick auf Haft als politische Repression, einzuordnen und all denen, die bisher nicht mit dem Komplex vertraut sind, einen knappen Einblick zu bieten. Im Februar 2023 kam es beim sogenannten Tag der Ehre, einem internationalen prominenten Neonazi-Event in Budapest, zum Angriff auf Faschistinnen. Diese Angriffe werden Antifaschistinnen aus verschiedenen europäischen Ländern zur Last gelegt. Gegen sie wird sowohl von ungarischen als auch von deutschen Behörden wegen Unterstützung und Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Die Repressionsbehörden, allen voran die sächsische Soko Links, scheuen sich im Zuge dieser Ermittlungen vor keiner noch so widerlichen Überwachungs- und Strukturermittlung. Fast 2 Jahre lang haben eben diese Behörden die Beschuldigten selbst, ihre Angehörigen und Umfelder drangsaliert, ausspioniert und versucht, sie in die Enge zu treiben. Mit medialen und behördlichen Öffentlichkeitsfahndungen, über 20 Hausdurchsuchungen und SEK-Einsätze, Observationen und Anquatschversuchen des Verfassungsschutzes wurden die gesamte Bandbreite polizeilicher und justizieller Maßnahmen ausgeschöpft, welche seit Jahren gegen linke Bewegungen angewendet werden. Am 20. Januar 2025 haben sich jüngst einige der bisher nicht auffindbaren Beschuldigten aus dem Budapest-Komplex den Strafverfolgungsbehörden gestellt. Sie sitzen seitdem in unterschiedlichen deutschen Knästen in Untersuchungshaft, während andere diesen Schritt nicht gegangen sind. Wiederum andere Beschuldigte werden in Frankreich oder in Italien festgehalten und müssen auf eine gerichtliche Entscheidung um ihre Auslieferung nach Ungarn warten. Die dort zu erwartenden Haftbedingungen wurden schon häufig von uns thematisiert und müssen fortlaufend öffentlich kritisiert werden. Neben einer politisch motivierten, durch einen rechtsautoritären Staatsapparat gelenkte Justiz erwarten unsere Genossinnen im Falle einer Auslieferung desaströse Haftumstände. Die Berichte von Iljara und Maja, einer non-binären Genossin, zeigen, wie erniedrigend und menschenunwürdig die Bedingungen sind, unter denen Gefangene in Ungarn inhaftiert werden. Während die Blitzauslieferung von Maja an die ungarischen Behörden einen beispielslosen Justizskandal an sich darstellt, werden die von der Soko Links koordinierte Nacht- und Nebelaktion mittlerweile vom Bundesverfassungsgericht als rechtswidrig eingestuft. Einmal mehr haben die Behörden damit klargemacht, dass es ihnen nicht um rechtsstaatliche Verfolgung von Straftaten geht, sondern vielmehr um einen kompromisslosen Kampf gegen emanzipatorische Bewegungen. Während also einige der beschuldigten GenossInnen international seit Jahren inhaftiert sind, haben sich weitere 7 der Beschuldigten Anfang Januar selbst den deutschen Behörden gestellt. Trotz dieses staatlichen Vorgehens ist die Entscheidung des Stellens weder als Schwäche der Beschuldigten noch als Kapitulation vor den Ermittlungsbehörden zu verstehen. Vielmehr ein selbstbestimmter Schritt in ein neues Kapitel dieses Verfahrens. Genauso wie das Untertauchen kann auch die Entscheidung, in den Knast zu gehen, eine politische sein. Nicht freien Herzens, sowohl aber selbst gewählt. Denn auch der Knast ist in der Geschichte der linken Bewegung schon immer ein Ort der Auseinandersetzung, der politischen und sozialen Kämpfe. Wir stehen nun als Bask vor der Situation, dass 12 der im Verfahrenskomplex beschuldigten AntifaschistInnen in Knästen eingesperrt sind. Zusammen mit anderen inhaftierten GenossInnen sitzen in deutschen Knästen damit so viele politische Gefangene wie schon lange nicht mehr. Die beispielslose Ermittlungswut der Repressionsbehörden kennt außerhalb des Budapest-Komplexes scheinbar keine Grenzen und stellt dabei einen politischen Angriff auf uns als antifaschistische Bewegung dar, wie wir ihn lange nicht mehr erlebt haben. Dabei lehnen wir Gefängnisse als Instrument der strukturellen Unterdrückungssystems systematisch ab. Menschen aufgrund ihres politischen Einstellungen zu inhaftieren, entbehrt jeder Grundlage. Aber auch ganz generell sind Knäste als Form der justiziellen Maßregelung moderner Gesellschaften nicht hinnehmbar. Sie stellen einen immensen Eingriff in die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte der Gefangenen dar und hindern sie durch die Trennung von drinnen und draußen von fast jeder Art der gesellschaftlichen Teilhabe. Haft bedeutet für viele Gefangene, jahrelang aus ihrem Leben gerissen zu werden und dabei jeden Anschluss zu ihrem gewohnten Lebensumfeld zu verlieren. Die Trennung von FreundInnen und Familie, die soziale und politische Isolation, die Schikane der Justizbeamten, all das soll sie letztendlich brechen. Die Weggesperrten machen sie für den Rest der Gesellschaft unsichtbar. Während politische Gefangene häufig zumindest etwas Solidarität von draußen erfahren, warten soziale Gefangene oft vergeblich auf Briefe, die nie ankommen. Auch gilt es in unserer politischen Kritik am System Knast nicht zu vergessen, auch sie müssen wir in unsere Kämpfe integrieren. Ein paar Worte möchten wir außerdem dem Zusammenhang der aktuellen Repression und den patriarchalen Verhältnissen widmen und ein paar Sätze spiegeln, die wir von uns zum Feministischen Kampftag veröffentlicht wurden. Der Repression unterliegt eine patriarchale Dynamik, besonders im Fall von Maja wird dies deutlich. Nicht nur die Auslieferung der deutschen Behörden einer Person mit non-binärer Geschlechtsidentität an die rechtsautoritäre antifeministische Regierung Ungarns ist skandalös. Auch die ungarische Presse und Justiz missgendert Maja fortlaufend, während sie Majas geschlechtliche Identität verleugnen. Maja ist somit neben unmenschlichen Haftbedingungen, Isolation in desolaten hygienischen Zuständen mit dem Umstand konfrontiert, im Verständnis der ungarischen Behörden überhaupt nicht zu existieren und damit grundlegend entrechtet zu werden. Um es mit Mayas Worten zum Prozessauftakt zu sagen, so stehe ich nun hier, bin in Fesseln gelegt und werde angeklagt in einem Land, für das ich als non-binärer Mensch, als Maya, nicht existiere. Es ist ein Staat, der ganz offen Menschen wegen Sexualität oder ihrem Geschlecht ausgrenzt und separiert. Ich bin angeklagt von einem europäischen Staat, weil ich Antifaschistin bin. Doch nicht nur die ungarische Presse zeigt sich offen antifeministisch und queerfeindlich. Auch die deutsche Medienlandschaft spekuliert engagiert über Mayas Identität. Auch die Privatleben der anderen beschuldigten Frauen Sternchen werden öffentlichkeitswirksam ausgeschlachtet, wobei über Beziehungen spekuliert und deren Aussehen auf Fahndungsfotos bewertet wird. Diese Widerlichkeit ist schwer zu ertragen und zeigt umso deutlicher, welche Rolle patriarchale Geschlechtsverhältnisse auch innerhalb der Repression gegen unsere GenossInnen spielt. Aber auch von der linken Szene werden unsere GenossInnen aufgrund ihres Geschlechts und Alters zum Teil nicht ernst genommen, obwohl ihnen doch eine politische Tat vorgeworfen wird. So oft lassen wir als AntifaschistInnen uns von der bürgerlichen und sexistischen Berichterstattung beeinflussen. Nazis und FaschistInnen sind, was wohl für niemanden überraschend ist, von Grund auf antifeministisch. Wir sagen deswegen deutlich, jeder antifaschistische Kampf muss zugleich feministisch sein, sonst ist er verkürzt und wirkungslos. Die letzten Zeilen unseres Beitrags möchten wir der Situation unseres Genossen Said widmen, der seit Ende Januar in Köln inhaftiert ist. Er ist besonders akut bedroht von einer Auslieferung nach Ungarn und der anschließenden Abschiebung nach Syrien, da er nur eine syrische Staatsbürgerschaft besitzt. Zudem liegt gegen ihn, anders als bei den anderen SelbststellerInnen, momentan nur ein europäischer Haftbefehl aus Ungarn vor, kein deutscher. Der Handlungsbedarf ist dringend und wir bitten alle engagierten AntifaschistInnen, seine Situation bewegungsübergreifend öffentlich zu thematisieren. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Auch Said droht in Ungarn hohe Haftstrafen, ein schlimmsten Fall jahrelanger Prozess und die Gefahr, anschließend nach Syrien abgeschoben zu werden. Wir fordern, dass Said hierbleiben kann und ein Verfahren in Deutschland geführt wird. Abschließende Worte wollen wir an alle GenossInnen richten, die dieser Beitrag heute erreicht. Danke für euer Engagement und eure Standhaftigkeit in diesen herausfordernden Zeiten. Wir wünschen euch viel Kraft für eure Kämpfe, auf dass sie durch unsere gelebte Solidarität unsere Herzen immer wieder zum Brennen bringen. Und zu guter Letzt noch ein hasserfüllter Gruß an die Lakaien dieser Schweinejustiz. Egal, wie sehr ihr versucht, uns zu brechen, jeder Versuch dessen schweißt uns nur noch mehr zusammen. Jeder Tag in Haft, jede Hausdurchsuchung, jede Observation bestätigt uns nur noch mehr in unserer Haltung, immer wieder aufs Neue für eine befreite Gesellschaft einzustehen. Freiheit für Said, Paula, Luca, Nele, Paul, Johann, Tobi, Clara, Gino, Moritz, Maya, Hanna und alle anderen inhaftierten Genossinnen. Bis alle Knäste in Schutt und Asche liegen. Danke. The law and the law one. I Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Radioaktiv Berlin, wir berichten von einer Demonstration, die am 18. März, am Tag der politischen Gefangenen, in Berlin-Moabit stattfand. Sie begann am U-Bahnhof Turmstraße und über einige Umwege ging sie dann zur JVA, zum Gefängnis in Moabit. Dort sitzen unter anderem Mehmet und Nanook. Und bevor die Kundgebung dort sich speziell mit der Situation der Gefangenen und der Institution Gefängnis auseinandersetzte, gab es auch einige Überlegungen zum autoritären Gehaben dieses Staates und überhaupt der EU im Allgemeinen und Speziellen in diesem Augenblick. Von der bürgerlichen, liberalen bis autoritären Konservativen gibt es Angriffe auf linke Bewegungen und Ideen. Staaten und Gesellschaften werden immer autoritärer. Die Autorität als Zeichen unserer Krisen. Links zu sein bedeutet schon immer, mit staatlichen Repressionen konfrontiert zu sein, unabhängig unserer Aktionsformen. Von der Klimabewegung, humanistischer Seenotrettung bis zur Antira- und Antifa-AktivistInnen sind wir die Feindbilder des autoritären Staates. Hinzu kommt die massiv ausgebaute Überwachung des öffentlichen Raums, die Ausweitung von polizeilichen Befugnissen sowie der systematische Einsatz von KI-Anzeigen, Durchsuchungen, Gerichtsprozesse bis hin zu Knast betrifft uns und unser Umfeld immer wieder. Und ja, Repression wirkt. Für viele von uns sind diese Erfahrungen neu und können einschüchtern. Knast ist oft eine sehr individuelle Erfahrung. Trotzdem ist es eine gesellschaftliche Realität für die Hunderttausende sozialen Gefangenen jedes Jahr, deren Familien und Freundinnen. Ich schreibe diese Zeilen aus einer sehr privilegierten Position als weißer Cis-Mann in einem deutschen Knast. Viele der sozialen Gefangenen haben keine engagierten Anwältinnen, kein soziales Umfeld, was sie unterstützt, oder haben nie eine vernünftige Schule besucht. Vielen Gefangenen in Weißrussland, Ungarn, Türkei, Iran und in unzähligen Knästen in autoritären Staaten der Welt werden elementare Menschenrechte verwehrt. In unserer Vorstellung von Knast und Gitter, Mauern, Stacheldraht und ständige Diskriminierung durch uniformierten Wärtern. Ein dunkler Ort, an dem unter den Gefangenen das Recht des Stärkeren herrscht. Dieses Bild wird geprägt von Medien und wird ermöglicht durch die Justiz, die die Folterberichte aus der JVA Augsburg-Gablingen im November 2024 wieder eindrücklich gezeigt haben. Im Knast wird jede Äußerung gegenüber den Sozialarbeitern, Schließern, jedes Gespräch zwischen Mitgefangenen, wer auf dem Knasthof zusammensteht oder nur ein paar Runden geht, genau beobachtet und protokolliert. Jeder Besuch von Familie und Freundinnen wird überwacht oder gar unterbunden. Es geht darum, jeglichen sozialen Kontakt oder Austausch kontrollieren zu können. Sämtliche Abläufe im Knast sind darauf ausgelegt, dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit soll uns erdrücken. Aus Angst vor diesem dunklen Ort mit allgegenwärtiger Kontrolle sollen wir in Ohnmacht verfallen, eine Schockstarre, jede Art politischen Aktivismus unterbindend. Aber Knast ist nicht nur dieser dunkle, isolierte Ort. Man kann immer solidarisch mit anderen Gefangenen agieren. Dafür gibt es jeden Tag Gelegenheiten und die Notwendigkeit. Kurze Worte der Aufmunterung mit isolierten Gefangenen, das Teilen von Lebensmitteln, Zeitung und Tabak mit Gefangenen, die nicht über Geld verfügen oder keine Möglichkeit zum Einkaufen haben. Weitergabe von Kleidung an Gefangene, die gerade im Winter zu wenig besitzen. Hilfe bei Anträgen für Gefangene, die kaum Deutsch schreiben und lesen können. Es besteht immer wieder die Notwendigkeit, sich auf verschiedene Art für andere Gefangene einzusetzen oder sich gegen diskriminierende Schließer zu positionieren. Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Aber er soll uns nicht erschrecken und nicht aufhalten, weiterzukämpfen. Für und mit den Leuten, die hinter den Mauern festgehalten werden. Allen Leuten, die darin eingesperrt sind. Diejenigen, die weggesperrt sind, weil es für sie keinen Platz in diesem System gibt. Weil sie arm sind, weil sie stören, weil sie überleben müssen. Unser Dank geht an alle Genossinnen, die dieses Jahr die Demo organisieren und an all die Genossinnen der Roten Hilfe. Wir werden weiterkämpfen, bis alle frei sind. Soli-Gruppe Nanook. Ihr habt's gehört, ob hinter den Gefängnismauern oder draußen, der Kampf geht weiter. Antifaschismus ist kein Verbrechen. Freiheit für alle AntifaschistInnen. Freiheit für alle Gefangenen. Glück und Kraft in Untergrund und Haft. Und für dieses Glück spielen wir jetzt eines der Lieblingssongs von Nanook, damit wir auch ihm hier eine große solidarische Botschaft senden können. Den eben hier angekündigten Lieblingssong von Nanook, den habe ich leider nicht aufnehmen können, aber dann spielen wir halt einen von meinen Lieblingssongs. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Yeah. Vor dem Knast wurde auch eine Grußbotschaft von Nanook, dem Gefangenen, der dort in Untersuchungshaft einsitzt, selbst verlesen. Ich konnte leider den Anfang nicht mitkriegen, da hat mein Gerät nicht schnell genug eingeschaltet, aber wir steigen jetzt sozusagen mittendrin ein in der Grußbotschaft von Nanook an die Demonstration. Manchmal scheiße anfühlt. Knast ist ein politischer Ort, der es notwendig macht, sich eine Haltung zu bewahren, Handlungen der Solidarität einfordert. Als politische Bewegung muss der Umgang mit Knast wieder Teil unserer kollektiven Praxis werden, drin und draußen. Solidarität mit Gefangenen ist mehr als soziale Verbundenheit oder soziale Verantwortung. Solidarität ist unsere politische Haltung. Es ist leicht, an den Umständen zu verzweifeln, aber irgendwie ist das auch zu einfach. Nicht aufzugeben, nicht alles scheiße zu finden und vielleicht auch etwas Zuversicht zu haben, das ist oft schwierig. Wir als Linke aller Spektren haben gerade wenig Selbstvertrauen und unsere Konzepte in die bürgerliche Gesellschaft zu führen. Unsere Utopien sind keine unerreichbaren Träume oder Luftschlösser, in der Gesellschaft kein Mensch versteht. Es ist kein Niederbrennen der Welt. Es ist ein selbstbestimmtes Leben für alle. Umso wichtiger ist es, die Werte unseres Miteinanders selbstbewusst zu leben. Werte wie Solidarität, wie Vertrauen und wie Mut. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, auch jeden Tag im Knast, mit offenen Augen und offenem Herzen. Nanook. Wir grüßen unsere Genossinnen und alle, die gerade hinter den Mauern sitzen, egal aus welchen Gründen. Freiheit für Nanook, Freiheit für Mehmet. Auch wenn es sich wahrscheinlich oft anders anfühlt, ihr seid nicht alleine. Wir denken an unsere Genossinnen überall auf der Welt, im Untergrund, im Knast und im Kampf. Und an die, die nicht mehr unter uns sind. Auf dass wir bald wieder zusammen auf der Straße spazieren können, Nanook. Bis alle frei sind. Prisoner, homie. Time to eat, no waiting. I'm a sizzler, homie. Caught a life crisis, man. You can ask about me. Now I know I got the gift that can't rap without me. I'm sorry, boy, I'm sorry. Uncle Sam, I've been a bad boy, Mike Lowry. Do I declare my checks or declare my independence? I can feel my future disappearing with my pension. Bonsoir, child to the days of the undergrad. Underage drinking, getting trees like a lumberjack. $80,000 and you claim you out of college, but those loans got you living off of PBJ and ramen. Gas high, can't afford the octane. No more thirsty Thursdays, only furlough Fridays. Government is shutting down, I'm thinking. Yeah, now these bars are coming out. So stand up for me one time. Suburbs to the city. Hands up for me two times. Now can you holler back to me? Stand up for me one time. Suburbs to the city. sometimes. Now can you holler back to me? I'm a prisoner, I'm a prisoner, homie. Yet these bars set me free like I'm a criminal, homie. Slaves to the whips, addicted to the clothes and the money. Can I change like a roll full of pennies? We live in that Facebook, man, it's all about the status. You had these women dribbling if you're balling like the Mavericks. It's the media, blame it on the media. Nah, blame these stupid motherfuckers for believing them. U.S. deficit got me tripping, I took the scenic route. Wall Street is doing colonics, now watch them clean us out. Stay afloat, that credit got me drowning, get my scuba gear. I stay collecting unemployment like a souvenir. I got them chanting, but I don't got the anthem. Praying to that Blue Cross, mama got the cancer. Now her body shutting down, she's singing. Yeah, but now these bars are coming out. So stand up for me one time. Suburb to the city. Hands up for me two times. Now can you holler back to me? Stand up for me one time. Suburb to the city. Hands up for me two times. Now can you holler back to me? Visions of lightning riding the storm. And I'm prisoner to this industry, homie. Raise that middle class finger, do it visibly, homie. The game is like that strip club, they say I need singles. I gotta get my chips up, they say I need Pringles. Now it's do or die, doing this for you and I. Do it for them teenagers out there committing suicide. Do it for the out of work father, you are my brother now. Yeah, and now these bars are coming out. So stand up for me one time. Suburb to the city. Hands up for me two times. Now can you holler back to me? Stand up for me one time. Suburb to the city. Hands up for me two times. Now can you holler back to me? Am Ende der Demonstration ging die Moderation auch nochmal auf Fair My Youth ein, der dort vor einigen Jahren zu Tode kam, dessen Todesumstände bis heute nicht aufgeklärt worden sind, weil die Justiz und Berliner Behörden generell und Staatsanwaltschaften nicht gegen Justizvollzugsbeamte ermitteln wollen. Es ist sehr, sehr deutlich, dass sie ihn bewusst haben sterben lassen und zumindest seinen Tod billigend in Kauf genommen haben. Manche reden in diesem Zusammenhang auch von Mord. Und ihr hört jetzt diesen kleinen Exkurs. Wir stehen hier in Solidarität mit allen Gefangenen. Und schon mal als kleiner Reminder, am 23.07. wird es eine Demo geben, um den Mord an Ferhat Mayouf durch den deutschen Staat zu gedenken und das Negieren und Verleugnen dessen anzuprangern. Außerdem wollen wir solidarische Grüße an Peter und Thomas schicken, die gerade hier in Berlin ihren Prozess haben, wegen einem versuchten Sprengstoffanschlag auf einen Abschiebeknast in Grünau in den 90ern. Für uns ist ganz klar, es ist nicht kriminell, einen baubefindlichen Abschiebeknast zu sprengen. Kriminell ist ein System, das Knäste baut und Menschen in den Tod abschiebt. Ja. Deshalb Feuer und Flamme den Knastmauern und Abschiebebehörden. Freiheit und Glück für alle Gefangenen, von Repressionsbetroffenen und Untergetauchten. Freiheit für Nanook, für Mehmet, für Peter, für Thomas, für alle Gefangenen. Der beste Schutz für Gefangene ist, das aufzugreifen, wofür die Gefangenen kriminalisiert werden, in diesem Fall Antifaschismus. Oder wie im Fall unseres Dauergastes hier in dieser Sendung, der auch gleich das Schlusswort sprechen wird, des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal aus den USA, generell gegen Rassismus und Klassenjustiz und Klassenunterdrückung vorzugehen und die Solidarität von unten zu stärken. Denn letztendlich geht es darum, eine befreite Gesellschaft, in der alles allen gehört, endlich zu schaffen. Und das wissen all diese Leute, die die Knäste bauen und die uns unterdrücken und die immer wieder es schaffen, die Gesellschaft so zu spalten, dass alle gegeneinander vorgehen. Wie gesagt, die beste Verteidigung für Gefangene ist, das aufzugreifen, weswegen sie kriminalisiert worden sind. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Wer diese Sendung nochmal hören will, der kann sie in wenigen Stunden auf unserem Radioblog abrufen. Dort wird ein Mitschnitt veröffentlicht werden. Der Radioblog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier weiter auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Das letzte Wort in dieser Sendung hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Er ist politischer Gefangener seit 1981. Er wird in den kommenden Monat oder in diesem Monat 71 Jahre alt werden. Er hat einen großen Teil, fast zwei Drittel seines Lebens in Gefangenschaft verbracht. Er hat bis heute nicht aufgehört, sich zu wehren. Er denkt auch gar nicht daran und er kämpft mit allem, was er hat. Und das ist sehr, sehr viel inzwischen. Für die Abschaffung der Gefängnisse und für eine befreite Gesellschaft. Und wenn er irgendwann mal frei ist, wird er sicherlich auch nach Berlin kommen und dann werde ich einen neuen Radio-Jingle mit ihm aufnehmen. Solange hören wir noch den alten in dieser Sendung und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in zwei Wochen. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Radioaktiv Berlin. Soziale Kämpfe in den Straßen unserer Stadt und weltweite Gefangenenkämpfe. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Jeden ersten und dritten Mittwoch um 16 Uhr auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg, präsentiert von unserem Moderator Markus. Hi. Yo, peace, y'all, this is Rod Stars. Yeah, this is G1, together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know, free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all.